I say freedom in the sky. No matter what they say, gonna stay this way till I die. I think I'm falling for rolling with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta, roll with a gangsta, roll with a gangsta shit. I see freedom in the sky. No matter what they say, gonna live this way till I die. I think I'm falling for rolling with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta, roll with a gangsta, roll with a gangsta shit. Attentat, Ghetto macht, ich bin der Baba. Ich ficke dich und alle anderen Verräter. Hast du ein Problem, töte ich zuerst deinen Vater. Biji Biji, das ist da nicht feier. Ich lade entsicher, Junge, wer ist Gangster? Ich sag's nochmal, Attentat ist der Baba. Das ist Nordrhein-Westfalen, um mich herum meine Westside-Soldaten. Wir regieren die Straßen, kriminelles Auftreten, Homes. Wenn ich dir Verbot gebe, darfst du in Köln nicht mehr auftreten, Homes. Sitz am Tisch mit der Mafia, zünde die Havanna wie Pablo Escobar, Verhandlung für die Razzia. Feinde kommen, Kleingart im Pasta. Junge Mitläufer, Zinker, Fotzen, Verräter. Ich ruf es ganz laut, Freiheit für Ratabra. I say freedom in the sky. No matter what they say, gonna stay this way till I die. I think I'm falling for rolling with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta, roll with a gangsta, roll with a gangsta shit. I see freedom in the sky. No matter what they say, gonna live this way till I die. I think I'm falling for rolling with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta, roll with a gangsta, roll with a gangsta shit. Gangsta Rhythm, Forschisse, meine Nisse. Rap, Rebel, Rebelism und du frisst meine Pisse. Du bist kein Mann, du willst Streit, ich mach einen Angriff. Und ich schwöre, du wirfst dein Handtuch. Ich brauch keine Bodyguards oder drei Engel für Charlie. Gibst du mir drei Engel, dann ist Gangbang das Fazit. Bruder, glaub es, ich bin unglaublich. Und ficke alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Eins, zwei, drei und ich nehm alles mit, was steht. Attentat, sein Tape ist voller Asozialität. Ich bette nicht, Bruder, geh mal, ich wette, du Hund bist gay. Ich reite ein in die Arena, schreib Rebeler, Boomer, yeah. Gangster, Gangster, Luck, was für Snoop Dogg, True Talk. Ich mach eine Moonwalk bis New York. Kriege sind vorbei, low freedom in the sky. Bruder, gib mir eine Mille für ein Feature, ich bin fly. I say freedom in the sky. No matter what they say, gonna stay this way till I die. I think I'm falling for rolling with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta, roll with a gangsta, roll with a gangsta shit. I see freedom in the sky. No matter what they say, gonna live this way till I die. I think I'm falling for rolling with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta shit. Guess I'm gonna roll with a gangsta, roll with a gangsta, roll with a gangsta shit. I say freedom in the sky. No matter what they say, gonna stay this way till I die. I'm gonna roll with a gangsta shit. Yes, I'm gonna roll with a gangsta, roll with a gangsta, roll with a gangsta shit. I see.